schlafen geht, träume ich von dir. Wenn der Mond am Himmel steht, wünsch ich, du wärst hier. Der Vöglein Abendlieder fragen immer wieder, ist das Leben schönste Mai für uns denn schon vorbei? O Rose Marie, dich vergesse ich nie. Bitte bring das alte Glück mir einmal noch zurück. O Rose Marie, dich vergesse ich nie. Bitte bring das alte Glück mir einmal noch zurück. O Rose Marie, die vergesse ich nie. Bitte bring das alte Glück mir einmal noch zurück. Einmal noch zurück. O Rose Marie, ich vergesse ich nie. Bitte bring das alte Glück mir einmal noch zurück.